Genau, danach habe ich ihn auch gefragt, wie ich ihn gedacht habe. Da gab es null. Also ich glaube, es ist null. Also ein paar Mal gefragt. Ich habe da gab es auch noch einen anderen Manager, ich weiß nicht genau, in welchem Bereich ich zuständig war, mit dem war ich essen. Und mit dem habe ich das Thema auch nochmal angesprochen, weil ich habe gesagt, ich brauche irgendeine Art von Feedback, erstmal gegenüber der Firma und auch für mich selber. Ich sage auch, das ist eigentlich die Führung Standard. Da habe ich aber auch nur die Antwort gekriegt, sowas ist in China nicht üblich und sowas würde ich nicht so machen.